Wie der Raga Cherokesi auf der Bambusflöte klingt, hören wir von einem Meister der Improvisation. Cherokesi ist ein pathetischer Ragam der südindischen Klassik. Ihn spielt uns Kunadamalur Janardhanan in einer südindischen Kompositionsform, dem Kriti. Das Musikverständnis von Kunadamalur Janardhanan weicht ein wenig von dem gängigen Habitus südindischer Musiker ab. Kunadamalur bemisst der kompositorischen Form weniger an Bedeutung zu, vielmehr der Raga-Form selbst, als ein Rahmen für die improvisatorische Ausgestaltung. Kunadamalur Janardhanan hat sich das Flötenspiel selbst beigebracht. Er ist aber auch ein ausgebildeter Musiker. Für die Violine hat er an der Madras-Universität seinen Abschluss gemacht. Aus der CD Madhava Murali hören wir Kunadamalur Janardhanan mit Krupaya Palaya in der Raga-Form Cherokesi. Kunadamalur wird dafür von einem zweiten Flötisten begleitet. Dieser ist uns namentlich nicht bekannt. Darum sieht man in Indien die Flöten in ihren verschiedenen Bauarten als göttliches Instrument. Bis heute, auch im modernen Indien, sind für Hindus die mystischen Geschichten wichtiger Bestandteil ihrer Religion. Im Hinduismus existieren tausende von Gottheiten. Krishna ist die Verkörperung von Vishnu. In Darstellungen immer in Lila als Ganzkörperfarbe, auch für Laien leicht erkennbar. Gedichte in Sanskrit und Hindi lobpreisen im Überschwang den Klang der Bansuri. Eines dieser Gedichte besagt, als Lord Krishna auf der Flöte spielte, waren sogar die kleinen Kälber durch die göttliche Melodie so entzückt, dass sie aufhörten, Wasser aus dem Fluss Yamuna zu trinken und auch nicht mehr Milch aus dem Euter der Mutterkühe zu saugen. Selbst der Strom von Yamuna versiegte, so verzaubert war er von der Flötenmusik. Der Klang der indischen Bambusflöte erscheint wahrhaftig außerirdisch, verständlich daher solche Legendenbildungen. Mit der indischen Flöte und ihrem emotionalen Ausdruck verbindet man auch immer die Gottesliebe, eine Liebe ohne die Absicht für das persönliche Glück. Es ist Shringara Bhava. Sie wird symbolisiert zwischen Krishna und Radha, einer der Gopis, der Kuhhirtenmädchen. Die Gopis gehören im Hinduismus zu dem intimsten Kreis der Gottesliebenden. Als Vergleich zu dem vorangegangenen Hörbeispiel von Kundamalur Janaranan spielt uns nun ein Musiker der nordindischen Klassik den gleichen Raga. Charokesi findet sich hier auf der CD A Sacred Space mit dem Bansuri-Spieler Ronu Majumdar. Er ist einer der profiliertesten Flötenspieler Indiens. Ronu hat sich eine Shank Bansuri anfertigen lassen. Ihre Länge beträgt 36 Zoll. Das sind ganze 91 Zentimeter, etwa 3 Fuß Länge. Die Shank Bansuri ermöglicht es Ronu, die tieferen Tonlagen zu spielen. Ronu ist ein sehr vielseitiger Musiker, der mit allen Größen der indischen Klassik spielte, aber auch Ausflüge in Musikgenres wie den Jazz, New Age oder die Filmmusik Hollywoods unternimmt. In den USA, in Chicago, betreibt Ronu eine Musikschule. Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0180 1 99 33 22 38 63. Die Bansuri wurde erst im 20. Jahrhundert als ein ernstzunehmendes Instrument in die indisch-klassische Musik eingeführt. Es ist das Verdienst des Musikmaestros Panalal Ghosh, dass sich ein Instrument der Volksmusik auf der Bühne der indischen Klassik etablieren konnte. Durch Zufall kam Panalal Ghosh als Junge im Alter von 9 Jahren zu seinem Instrument. Er stand am Ufer und sah eine Flöte den Fluss hinabtreiben. Panalal fischte sie heraus. Später experimentierte er mit 9 Bauformen der Bansuri. Es ist Ghoshs Neugierde und seinen wirtschaftlichen Zwängen in jungen Jahren zu verdanken, dass Flötisten mit längeren Flöten und größeren Durchmessern der Grifflöcher auch tiefere Oktavlagen erreichen können. Als Ghosh für den indischen Stummfilm die Musik spielte, benötigte er eine Flöte, mit der er sowohl den Gesang der indischen Klassik, aber auch die leichte Unterhaltungsmusik interpretieren konnte. Zweckmäßig führte Panalal Ghosh die Bassausführung der Bansuri ein, eine Flöte von 30 Zoll Länge. Die 6 Grifflöcher der traditionellen Bansuri erweiterte Panalal Ghosh um ein weiteres, damit die Tonfolge von der 4. auf die 7. Stufe nuanciert gespielt werden kann. Panalal Ghosh lebte von 1911 bis 1960. In Indien wird er liebevoll Panababu genannt. Schon als Kind fiel sein musikalisches Talent auf. Von keinem geringeren als von Alauddin Khan wollte Panalal lernen. Bei Alauddin Khan wurde auch der Sitar-Spieler Ravi Shankar ausgebildet. Die erste Anfrage von Panalal lehnte Alauddin Khan ab, mit der Begründung, dass er bereits ein herausragender Musiker sei, der keine weiteren Studien mehr bedürfte. Lebenslang erhielt sich Panalal Ghosh diese Neugierde fürs Lernen. Musik wurde für Panalal Ghosh schließlich ein spiritueller Weg. Vom Alltagsleben wandte er sich ab. Täglich praktizierte Panalal Meditationsübungen und legte sich an jedem Donnerstag ein Schweigegelübde auf, um sich so ganz auf das Beobachten seiner Umgebung zu konzentrieren. Dieser Ausnahmemusiker verstarb viel zu früh im Alter von nur 49 Jahren an einem Herzanfall im Jahre 1960. Wir hören Panalal Ghosh mit einem Live-Mitschnitt aus dem Jahre 1957. Es ist ein Tumri in der Raga-Form Yaman und Kamatsch. Tumris werden der leichten indischen Klassik zugeordnet. Yaman ist ein Abendraga und Kamatsch ein Mitternachtsraga, einer der 10 Hauptragas der nordindischen Klassik. Thank you.